Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Die nackten Toten, die sollen eins mit dem Mann im Wind und im Westmond sein, blankbeinig und bar des blanken Gebeins. Ruht ihr Arm und ihr Fuß auf Sternenlicht. Wenn sie irr werden, sollen sie die Wahrheit sehen. Wenn sie sinken ins Meer, sollen sie auferstehen. Wenn die Liebenden fallen, die Liebe fällt nicht. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Dylan Thomas, Margate. Gut, wo fangen wir an? Irgendwo müssen wir ja anfangen. Fang in einem Eisenbahnwagen an. Aha. Fährt der Zug? Natürlich fährt er. Bist du taub? Das dampfende, schnaubende, eiserne Pferd mit dem dazugehörigen Kuddelmuddel. Falsches Wort. Von knallgrünen Wagen eilt stolz über die blitzenden Gleise. Während ihre Kränze aus bebändertem Rauch, die... Ach, schade, es ist ein elektrisch angetriebener Zug. Wo fährt er hin? Nach Margate. Dummkopf. Wer ist in dem Wagen, mit dem wir anfangen? Da ist eine stämmige Dame. Ja. Umlagert von einer Schar Kinder. Mit einer Thermosflasche. Und einem Sonnenschirm, der aus dem Gepäckhalter gefallen ist. Aha. Und einer zerknautschten Tasche mit getrockneten Stullen, die mit Ei belegt sind. Und dort ist eine kleine, flachbrüstige Dame mit einem hilflosen Ausdruck im Gesicht. Als ob sie einmal gegen eine Tür gedonnert worden wäre und sie nicht erinnern könnte, welches war. Sie liest den neuen Bestseller. Wie heißt der? Ewig der Wind. Aha. Und ein pflaumenfarbiger Mann mit einem Panama-Hut und einer Bierflasche in der Tasche, der umsonst und lauthals versucht, das Kreuzworträtsel der Kinder zu lösen. Und eine geblümte Frau unbestimmten Alters, irgendwo so zwischen 50 und 51, strickt in der Ecke. Was strickt sie? Es sieht wie irgendetwas für ein Pferd aus. Ach, sieh da, ja. Ja. Und ein kleiner Junge zählt die Telegrafenmasten. Und zwei Mädchen kichern. Kichern? Worüber? Ach, woher soll ich denn das wissen? Leben, Tod, Einstein, was der Untermieter gesagt hat. Und ein junger Amerikaner namens Rick. Rick? Ja, vielleicht so um die 30. Und was macht Rick? Er guckt aus dem Fenster und denkt. Ja, woran denkt er? Hör doch zu, Neugier. Was? War das noch, was mir die Kinder hierzulande über das erzählt haben, was die Eisenbahnräder sagen? Manchester, Manchester, Tücher kaufst du dort, mein bester Manchester, Manchester. Man kann sich gut vorstellen, dass der Zug alles sagt, was man will, wenn man es nur richtig anstellt. Fahr nach Margate, treff mein Schätzchen. Fahr nach Margate, hübsches Plätzchen. Oh. Das ist gut. Fahr nach Margate, triff die Molly. Fahr nach Margate. Schade, darauf fällt mir kein Reim mehr ein. Muss mir Mollys Bild nochmal ansehen. Wo ist meine Brieftasche? Hier. Guckt gerade jemand? Also ich wage recht. Ja, der ist mir egal. Tue, als suchte ich blind meinen Fahrschein oder so. Langsam franzt das Bild an den Rändern aus. Welche Haarfarbe hat sie? Rot. Dunkelrot. Rot wie... Weiß nicht. Einfach rot. Rot wie ihr Haar. Wird bald kein Bild mehr von ihr brauchen. Entschuldigung, Sir. Ja? Welches Tier mit drei Buchstaben endet auf N-U? Gnu? G? N? U? G? Hm? Passt nicht. Es muss ein Bö sein. Hä? Gibt es ein Gnu? Ja, nehmen Sie doch mal einen Schluck. Stört Sie die Flasche? Danke. Was ist denn das für ein Bier? Ja, es sind Damen anwesend. Man nennt es Braunbier. Eigentlich Bullenschiss. Ach, ich erinnere mich daran, als Bier Tubbins den halben Liter kostete. Nach drei Halmen hätte man Annie Laurie gesungen. Sogar als ihre. Wo fahren Sie hin? Margit? Stimmt. Geh mal ein Mädchen besuchen, wollen heiraten. Ich habe sie seit einem Jahr nicht gesehen. Meins habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Sie hat mich in einer Teestube sitzen lassen. Ja, in Cardiff. Hä? Cardiff! Bitte, tut mir leid, das kenne ich nicht. Nein, er ist kein Ami. Oder vielleicht war es ein Brett. Ja. Ich war damals Händler. Sagte, sie wollte zur Toilette und staust zur Seitentür. Das war nicht fair von ihr. Nee, das ist nicht fair. Das ist ein Männertrick. Wo sind wir jetzt? Rochester. Sagen Sie mal, das ist ja wie eine Stadt bei mir zu Hause. Wäsche hängt beim Friedhof. Dächer durcheinander und Kräne und Züge, ein Stück Schloss, Brücken, Schiffe im Schlick, Lagerhäuser, Schornsteine. Ist das ein Wasserflugzeug? Sind wir schon in der Nähe? Emma. Wie weit ist Margit von London? 74 Meilen. Kann das Meer noch nicht riechen. Nur Rauch und Tabak. Und Parfüm. Und Tom tut Knete in meinen Eimer. Molly wiederzusehen. So, als ob man einen Fremden träfe, nachdem man verrückt ist. Sie wird mich doch wohl wiedererkennen, oder? Sie kennt mich nur als Sergeant. Möcht wissen, wie ihre Familie so ist. Das darf ich doch in ihren Eimer tun. Möcht gern wissen, ob Molly wirklich daran geglaubt hat, dass ich zurück nach England komme, um sie zu heiraten und mit nach Hause zu nehmen. Möchte wissen, ob Molly jemals dran gedacht hat, dass ich sie sitzen lassen könnte. Oh nein. Bestimmt nicht. Vielleicht kann mich ihre Mutter nicht leiden. Ich kenne keine Rummelplatz-Leute. Sittingbourne. sieht wirklich weit entfernt vom Meer aus. Kohlewagen, Abstellgleise, Kirchturm, Dächer. Ein Mann tappt gegen die Räder. Glaub schon, dass das ein Beruf ist, den man lernen muss. Obwohl es keiner glauben würde. Oder vielleicht wird man dazu geboren? Was willst du werden, wenn du einmal groß bist, mein Sohn? Ein Tapperpapa. Woran denke ich bloß? Flaches, grünes Land. Felder. Bäume. Hecken. Wo ist das Meer? Nun komm schon, Margit. Sind Sie ein Amerikaner? New York City. Siehst, hab ich's nicht gesagt? Vielleicht mag Ihre Familie keine Amerikaner. Waren Sie schon mal in Hollywood? Tut mir leid, Miss. Und Ingrid Bergmann kenne ich auch nicht. Ich bin Mechaniker. Entschuldigung, Sir, sehen Sie mal. Ich habe einen Buchstaben ausgetauscht. Das Tier ist jetzt ein Rnu. Nehmen Sie doch noch einen Schluck. Danke. Schon mal von einem Rnu gehört. Wann wollen Sie den heiraten? Sobald ich kann. 14 Tage. Nehmen Sie mit nach Hause. Ihre Mutter und Ihr Vater haben eine Pension für Schausteller. Sie waren selbst welche. Sie heißen McPhee. Schon mal gehört? Meine Frau ist mit einem McPherson weggelaufen. Molly wird schon auf mich warten. Was werden wir einander sagen? Guten Morgen, Molly. Guten Morgen, Rick. Alles steif und formell. Wie geht es Ihnen, Miss McPhee? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wann heiraten wir? Also wo ist denn nun der Geruch des Meeres? Vielleicht habe ich ja einen Katar. Urchington-on-Sea. Westgate-on-Sea. Nun komm doch, Margit. Margit! Wie werde ich sie bloß in der Menge erkennen? Weiß nicht, was sie anhat. Hat immer so ein gelbliches Kleid an. Ich würde sie überall finden. Warum gehen die nicht aus dem Weg? Sehen die nicht, dass es wichtig ist? Bitte. Lieber Gott. Sie wird mich erkennen, wenn sie mich sieht. Bitte. Lieber Gott. Bitte, bitte, bitte. Rick? Ja. Rick? Molly. Die ganze Zeit, Rick, Liebe. So deinen letzten Brief habe ich immer gedacht. Wenn er mich überhaupt nicht erkennt. Und ich muss hingehen und zu ihm sagen... Guten Morgen, Mr. Johnson. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin das Mädchen mit dem karottenroten Haar, das Sie heiraten wollten. Wissen Sie noch, Sergeant? Und ich? Ich wollte sagen... Guten Morgen, Miss. Erinnern Sie sich an den hässlichen Burschen mit den drei Streifen und der Gumminase? Oh, Mann. Er ist Ihnen in dem Tanzpalast in Hammersmith begegnet, wissen Sie noch? Und er traf sich 2 Wochen lang jeden Abend mit Ihnen. Und er sagte, er liebe Sie. Und wenn Sie mir verzeihen, Miss, ich bin er. Und jetzt? Gehen wir die Promenade entlang. Genau so, als ob wir es schon immer. Ja, als würden wir immer gehen auf der Promenade. Arm in Arm. Oh, Rick. Wir sind auch nicht die Einzigen. Hm? Schau dir bloß das Pärchen dort an. Will denn hier jeder heiraten? Was willst du wetten, dass sie nicht seine Schwester ist? Siehst du die Kichererbsen da auf uns zukommen? Die mit den bedruckten Zellophantüten. Schnell, küss mich. Muss meine Vati fragen? Ich bin kein Engel. Kann ich jetzt noch etwas für Sie tun, mein Herr? Hübsche Literatur tragen, die heutzutage an ihren Hüten spazieren. Dein Vater und deine Mutter, sind sie auf das Schlimmste vorbereitet, Molly? Das sollten sie wohl. Ich habe Angst. Ich habe bisher noch keine Schausteller kennengelernt, also nicht persönlich. Deine Mutter war im Zivilberuf doch nicht etwa Gewichtheberin. Nein, sie warten mit dem Essen auf uns. Du wirst sie mögen, Rick, ich weiß es genau. Bestimmt werde ich das. Umgekehrt macht's mir Sorgen. Lass uns schön langsam gehen, ja? Mhm. Ganz langsam. Ach, da sind die Clowns. Rick, magst du Clowns? Oh ja. So wie ich mich jetzt fühle, könnte ich die nächsten 24 Jahre hier stehen und Clowns anschauen. Ja, nun komm. Komm, Vater, komm. Hast du noch irgendwelche Clowns? Nein. Lass uns ein Spiel mit dem Glücksrad machen. Davon gibt's hier hunderte. Da drüben in den Cafés und anderswo. Quick Snack, Arcadia, Continental, Hippodrome, Funland. Ich möchte saumselig sein. Ich mag das Wort. Irgendwas, womit wir fahren können? Du bist doch jetzt nicht ins Dreamland. Ich war in meinem Leben noch nie wach. Nein, du Dummchen. Im Dreamland sind alle Karussells und Flieger und Schaukeln und Geisterbahnen. Das ist eine gute Idee. Lass uns rumgeistern. Ich nehme dich heute Abend mit mir ins Traumland. Molly. Guck mal, da ist ein Karussell. Nun geh doch weiter, du bist zu groß dafür. Lustiges Kinderkarussell. Wo sind denn die Drachen und die Zebras und Geier geblieben? Gibt nur kleine Busse und Autos und Panzer und Flugzeuge und Motorräder. Wo haben sie die kleinen Atombomben? Ach, Rick. Ja, ich komme ja schon. Siehst du den alten Knaben, der die Sandburg baut? Mit Bowlerhut, Brille, Badehose und einem Bäuchlein wie eine Basstrommel. Komisch. Es sind immer die Leute, die am komischsten aussehen, die am meisten Spaß haben, meinst du nicht? Was verkauft der Mann da? Herzmuscheln und Meeresschnecken und Wellhornschnecken und Austern und Krabben und Granat. Aber eigentlich hat er nur Herzmuscheln und Meeresschnecken und Wellhornschnecken. Ich will Meeresschnecken. Ich bin ein Kosmopolit. Hä? Was? Und das Wort mag ich ebenfalls. Wir sollten was essen. Du weißt ganz genau, dass du mit nach Hause zum Essen kommst. Fisch und Fritten, Furstkuchen, Fiener Witzel, Fürzpastete, Pflaumen und Pudding. Wo geht's zu dir nach Hause, Molly? Da lang. Ich mag, wie die kleinen Boote auf- und abschauen. Sieh mal, wie sie an ihren Leinen zerren. Wie kleine bunte Hunde. Dann werden wir zusammen sein können, Molly. Wirklich zusammen. Ich mag, wie das Boot, wie heißt das? Die goldene Gischt. Ich mag, wie es im Wasser liegt und schaukelt wie ein großer, angetrunkener Vogel. Es gibt einfach so viel, was ich dir sagen möchte, Moll, wenn wir zusammen sind. Kannst dir jetzt nicht sagen. Ich mag, wie die Kinder im Sand balgen und die alten Knaben in den Liegestühlen mit Zeitungen über dem Gesicht und die Mädchen... Nee. Nee? Hey. Na, die Mädchen, die alle lebhaft und springlebendig sind und... Oh, sieh doch, ein Haufen alter Damen, alle dick wie Tonnen, wie sie ihre Kleider lüpfen und planschen und kreischen. Ich mag, wie du die Dinge gern hast. Ach, Molly. Nun komm, wart's ab, wir sind fast da. Ah, ja. Hier sind wir schon. Nummer 47. Also los. Der Himmel helfe den armen Amerikanern an einem Abend wie diesen. Amen. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Die da liegen in Wassergewinden im Meer, soll nicht sterben, windig und leer. Nicht brechen die, die ans Radmann Pflicht, die sich winden in Foltern, deren Sehnen man zerrt. Ob der Glaube auch splittert in ihrer Hand und ob sie das Einhorn des Bösen durchrennt, aller Enden zerspellt. Sie zerreißen nicht. Und im Tod soll kein Reich mehr bleiben. Machen wirklich vorzügliches Gebäck, Mrs. McPhee. Flo, er könnte jetzt eigentlich Mutter zu dir sagen, was? Schwiegersohn oder nicht, er wird nicht Mutter zu mir sagen. Er ist noch nicht dein Schwiegersohn, Mutti. Ja, vielleicht hat er ja seine Meinung geändert. Oh, wenn du wie deine Mutter kochst mal. Ja. Genau. Wir sind mit einem Mann aufgetreten, der 20 Würste zum Frühstück essen konnte. War es nicht so, Flo? Ja. Und ein Ei. Ja. Konnte auch, ja. Papa? Ja? Du kümmerst dich nicht um deinen Gast. Na nun, reich ihm schon ein Bier. Bedienen Sie sich selbst, Rick. Mach ich schon selbst, ja, danke. Diese Amerikaner haben komische Namen. Nicht Flo? Machen Blähung. Wie war das gleich, Mrs. McPhee? Ja, ja. Machen Blähung. Flo meint, Flaschenbier macht Blähung. Nicht Flo. Flaschenbier. Mr. McPhee, haben Sie sich jemals gewünscht, wieder ins Schaugeschäft zurückzukehren? Und Herzklopfen. Ich meine, Mr. McPhee, anfangs muss es Ihnen doch ein bisschen komisch vorgekommen sein, sich niederzulassen und dann Pensionen aufzumachen. Aber alle Leute, die hier wohnen, sind Schausteller. Es sind alles alte Freunde. Im Parterre wohnt ein Telepathiker und Madame Sasa ist auf dem Dachboden. Ach. Wir haben nie gedacht, dass wir mal in ein Haus ziehen würden. Nicht, Flo? Nee. Schon gar nicht in eine Pension. Wir lebten in einem Wohnwagen, als wir heirateten. Ja. Und so wie die Saison in Margit vorbei war, ging's fort. Zum Olympia in Earl's Court. Das ist in London. Ah, London. Oder auf Tour durch die Provinz, zu den kleinen Jahrmärkten. Ach ja. Ja. Wir hatten mal einen Zwerg in der Rumpelkammer. Ja. Aber jetzt gibt's doch keine Missgeburten mehr in Margit, Molly, oder? Ja? Zu Hause. In Coney Island hatten wir einmal ein bedauernswertes Mädchen, das sie die Elefantenfrau nannten. Doch ich glaube, die sind am Aussterben. Ja, die Elefantenfrauen. Oder? Nein, ich meine, die Missgeburten überhaupt. Er hat Madame Sasa noch nicht gesehen, Flo, was? 800 Kilo und 5 Fuß. Naja, auf Strümpfen. Warte mal, nein. Auf Strümpfen. Nein, warte mal. Er hat Madame Fall. 800? Ja. Ah, oh, Mr. McPhee, Moment. Er hat Madame Sasa noch nicht gesehen, Flo, was? Nee, das 108 hat er nicht. Kilo und 5 Fuß auf Strümpfen. Aha. Ja, ja. Hm. Wie viele Pensionen gibt's denn in Margate Mall? Rick, du hörst dich an wie so ein Typ im Radio. Weißt du, wie einer von diesen Amis, die Leute an den Straßenecken anhalten, um sie was zu fragen? Habe ich nicht irgendwo ein Buch über Margate Flo? Ja, im Hundebett. Hier. Gib doch mal. Hier ist ein Buch über Margit. Das ist schon ganz zerbissen. Ich mag zerbissene Bücher. Lass mal sehen. Index Bevölkerung, Seite 13. 11, 12, hier ist es schon. Bevölkerung von Margit um die 30.000. Sowas. Es ist ja fast ein Dorf. Also zu Hause in Coney Island gibt es... Nicht so angeben. Nicht angeben. Bitte? Nach groben Schätzungen haben etwa 80% der Bevölkerung auf die eine oder andere Weise mit dem Unterhaltungsgeschäft zu tun. Einschließlich derjenigen, die die Besucher beherbergen und unterhalten, oder diejenigen, die für die Beförderung und die Beleuchtung verantwortlich sind. Der Anteil der Unterhaltungsgeschäfte ist um etwa 300% höher als in einer normalen Stadt. Ja, was ist normal? Das ist es. Mal schauen. Seite 15, Unterkünfte. Hier ist ein Haufen Zahlen. Anzahl der Hotels 240, Anzahl der Pensionen 1300, Anzahl der Apartmenthäuser 5000, Anzahl der Besucherbetten in Margate, Hotels 10.800, Pensionen 39.000, Apartmenthäuser 23.000. Das sind zusammen... Moment mal, 10.800, 39.000 und 23.000, das ergibt eine Bettenzahl von... 72.800 Margate-Betten. Margate hat auch eine Geschichte. Haben Sie dieses Buch je gelesen, Mr. McPhee? Ich lese Westernromane. Ja, immer denselben. Seite 25. Margate war... Unter Queen Elizabeth war Margate ein kleines Fischerdorf mit 20 kleinen Leichtern. Kleinen was? Leichtern. Kleine Boote in der Küsten- und Flussschifffahrt. Im 18. Jahrhundert wurde Margate zum ersten Mal als Badeort bekannt. Am Ende des 18. Jahrhunderts entdeckte man die Heilkraft der Meeresluft. Schon damals. Haben denn die Menschen davor nie geatmet? Und Benjamin Beale, ein Quäker, führte die Bademaschinen ein. Gute Arbeit, Ben. Am Anfang des 19. Jahrhunderts fing eine beliebte Ballade so an. Die Zeit ist gekommen fürs Frohsein, für hoch und niedrig ein Wohlsein. Margate, ahoi, hier ist mein Hallo. Alle an Bord, der Wind weht so. Ja, liest du, Mann, und lern was dazu. Während ich den Tisch abräume. Ich bin hier nur Gast. Und dann gehen wir zum Dreamland. Oh, Mann. Und du kannst in die Panoramabahn steigen, ja? Rover nimmt immer ein Buch mit ins Bett. Ah. Schon komisch. Was die Leute für ihr Vergnügen tun. Zahlen Sixpence für ein Ding, das deine Innereien schlackern lässt, dich auf den Kopf stellt und dich schwindelig schleudert. Und es gab da mal eine Riesenrennbahn in Südwales. Weißt du noch, Flo? Oh, sie sah gefährlich aus, sie klang gefährlich und sie war auch gefährlich. Sehr gefährlich. Sehr beliebt. Hier, im Buch steht noch was anderes. Nach Rütteln und Schütteln, Kreuzen und Zurückkreuzen erreichten wir Magie zur großen Freude von Neptuns Patienten. Ganz genaue Beschreibung. Den wenigen, die nicht von den schwankenden Bewegungen mitgenommen waren und die den nagenden Hunger erlebt hatten, den man nicht weiter beschreiben muss. So ist es. Wegen der Ebbe war es unmöglich, an der Mole anzulegen. Ja, das ist heute auch noch so. So kamen zu unserer Erleichterung Boote auf uns zu, denn, um die Wahrheit zu sagen... Na? Die Einwohner von Margate sind freundliche Leute. Bitte, wer sagt's denn? Ich sage das. Sind freundliche Leute, wann immer sie einen Schlepphaken in ein Wrack schlagen oder eine Geldbörse anzapfen können. Das wird Madame Sasa sein. Früher hatte sie eine Trillerpfeife. Molly, erstaunlich. Molly. Ja. Ricky. Ja? An der Ecke von Dreamland gibt's eine Kneipe, die Oysterbar. Ja? Treff sie dort vor Feierabend. Molly zeigt ihnen den Weg. Okay. Fertig, Rick? Bist du mit deinem kleinen Stadtführer fertig? Fertig, Moll. Rover hat die letzten Seiten gefressen. Ich glaube, er ist der belesenste Hund von Margate. Ist er. Die Oysterbar. Nicht vergessen. Schöne Hundchen. Die sehen aus, als wenn sie Igel gefressen hätten. Igelpastete mit Kieselsoße. Hier ist schon wieder ein Glücksrad. Für jeden von uns, für Sixpence, Mrs. Brockett. Warum nennt man den Sixpence eigentlich Tenner? Hey, ein Jack Wallace Filmstars, komm! Oh, los, komm! Koch garantiert ohne anbrennen oder festkleben. Garantie darauf. Ich garantiere, dass Sie nie eine klebrige Unterseite haben werden, wenn Sie diese Bratpfanne benutzen. Ja, nachts und das Topfkissen gelegt, machen Sie morgens auf mit einer Dauerwelle. Es ist ein Gewinn. Sie kriegen ein halbes Dutzend von diesen Eierbechern mit einer Delle drin fürs Salz. Das ist der letzte Schrei, falls Salz rationiert werden sollte. Ich kriege das halbe Dutzend und das Tablett dazu als einen Gewinn. Bei 6 Schilling pro Los macht das einen pro Eierbecher und, du liebes Pupöchen, gar nichts fürs Tablett. Hier ist noch ein Preis. Eins unserer T7. Ja, tut mir ja leid, dass es nur zweite Preise sind. Sie sind voller Löcher. Hier sind ein paar AB-Socken. Gibt's ohne Löcher und ohne Marken. Also, ich hab Hunderte. Hier habe ich einen Preis, den ich Ihnen zeigen möchte. Ein Mehrzwecktopf. Er ist Kessel- oder Teetopf oder Gulaschtopf. Man nimmt den Deckel ab und er passt sogar drunter. Eine Minute. Nur eine Minute, bitte. Oh, Rick, ich hätte einen Porzellanhund gewinnen können. Oder wenigstens einen Hut aus Papier. Oder ein Porzellanhemd. Wie ein Porzellanhemd? Ja, bei uns zu Hause in Coney Island. Jetzt fange ich schon wieder davon an. Zu Hause kann man für einen Nickel alles gewinnen. Vom Schinken bis zu 3 Paar Nylons oder einen riesen Babypanda. Ich will ein paar Muscheln. Ich bin ein Muschelfan. Ich möchte ein Eis. 2 Waffeln, bitte. Meins mit Alkohol. Was ist das Kind da? Zuckerwatte. Sieht mir so antiseptisch aus. Zu Hause ist alles. Jetzt fängst du schon wieder damit ausgebranntem Zucker und Puffreis und Wassermelonen und heiße Maiskolben mit Butter. Also jetzt mache ich mir schon selbst Appetit. Willst du mit in den Flieger? Na klar. Kommst du mit in die Geisterbahn? Klar. Und die Schaukeln? Und die Gondeln? Und die Peitsche? Und das verrückte Haus? Na klar doch, lass uns das alles machen. Besonders das verrückte Haus. Sag mal, Moll. Was hat deine Mutter gemacht, als sie im Schaugeschäft war? Ach, Rick. Oh, Junge, Junge, da ist eine Schießbude. Willst du sehen, wie der alte Lux ins Schwarze trifft? Nein? Spiegelkabinett, das ist was für uns. Los, rein geht's. Oh, Rick. Rick, sieh noch. Jetzt bin ich wie Madame Sasa. Ich bin Wurm, ich bin Humpty Dumpty. Sieh mal, schau mich mal an. Ich würde mich, wo ich eingedellt sein sollte. Ich bin globenförmig. Ich mag das Wort. Ich bin sphärisch. Ich bin ein Nichts. Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht ich. Ich bin, sieh mal schnell her. Ich bin ein Abflussrohr. Halt mich fest. Halt mich fest, lieblich. Ich werde immer weniger. Mami, wo sind meine Füße? Hörst du das? Sie möchte wissen, wo ihre Füße sind. Ich muss sie wohl verschluckt haben. Ich sehe aus wie ein Vogelstrauß. Nein, tue ich nicht. Meine eine Hälfte sieht aus wie Charles Lawton. Und der Rest sieht wie eine Tarantel. Du siehst aus wie ein Wiesel, Mami. Was ist das bloß? Eine Menagerie? Oder was? Eine Minute lang siehst du aus wie etwas aus Oscar Wilde und in der nächsten wie ein Walross. Was, ich? Ach, nicht du, Molly, einfach jeder. Oh, ich wünschte, ich könnte auch weißes aussehen wie... Der Zensor, ich sehe absolut unsittlich aus. Ist das mein Gesicht? Ja. Meine Nase sieht so aus wie die von Onkel Asa. Mir hat mal jemand von einem Buch mit Namen Dantes Inferno erzählt. Ich möchte wirklich wissen, wer das geschrieben hat. Na, Dante? Doch, der sollte mal in diese Spiegel schauen. Wo ist dir bestimmt einen Preis am Glücksrad? Soll ich? Ja. Hunderennen, Zucker, solange Rover nicht mitläuft. Was, hast du was gegen meinen Hund? Ach, wer hat überhaupt deinem Hund das Lesen beigebracht? Na, ich. Meine Mutter hat immer gesagt, ich darf nicht. Lass uns nur als Arche ausprobieren. Ach, nee. Nur einmal. Mhm. Es geht mir richtig ins Blut, wie Londoner Blut. Nein. Ach, keine Noahs Arche. Nein. Wie spät ist es? Mann, dein alter Herr wird schon warten. Nochmal dasselbe, Mr. McPhee? Mein Gott, wäre mir das angenehm. Okay, nochmal dasselbe, Joy. Dasselbe können Sie nicht bekommen. Nee. Aber Sie können gleiche sagen. Ja. Ja. Drei gleiche. Und was kriegen Sie, Mr. Wimbush? Schwarz und braun. Und einen schwarz und braunen, bitte. Würde sich in Dublin jemand trauen, ein Getränk, das so heißt, zu bestellen? In Dublin hatte ich mal einen guten Gaff. Ein Gaff? Ein Gaff ist ein Jahrmarktstand, Rick. Ja. Gebt mir Dublin und einen guten Börster. Und ich wette mit Ihnen um eine Tosche ruhen, dass ich in ein paar Minuten eine Edge um mich herum hätte, wie ein Gedrängel beim Football. Genau. Ich wünschte, ich könnte Englisch. Ein Börster ist ein guter Tag für eine Vorstellung. Ja. Ein Pane ist, wenn es regnet. Und ein Tosche ruhen ist eine halbe Krone. Genau. Eine Edge haben heißt, eine Menschenmenge angezogen zu haben. Und das lernt der Name. Es gibt Panthers. Und MacPanthers und Steamers und Grafters. Sei mal jetzt still. Und Schork in deiner Swag. Und du hast einen Käser in deiner Tasche, wenn du Glück hast. Oder einen Spretz oder einen Kiebersch. Alles ganz leicht, wenn du es erst mal kannst. So leicht wie Joe Louis umzuhauen. Feierabend, die ehrenwerten Herren und andere. Feierabend, meine Herren. Es ist Schluss. Feierabend. Ich glaube, Sie wollen andeuten, dass jetzt Feierabend sein könnte. Könnte. Ja, das ist, ja. Feierabend, meine Herren. Rick und ich machen einen Spaziergang, Papa. Mach mal ein Mäuschen. Bevor wir nach Hause gehen. Gute Nacht, Mr. Wimbush. Ade. Ade. Ich mag Dreamland, wenn es dunkel ist. Ich mag Rummelplätze immer, wenn alle Lichter aus sind. Als ich ein kleines Mädchen war, da bin ich immer aus dem Wohnwagen gekrochen. Seine Seitenwände waren mit großen roten Blumen bemalt. Und er hatte kleine gelbe Vorhänge. Oh, Rick, es war alles so hübsch. Und gemütlich und warm. Nur Mama und Papa und Ernie und ich. Ernie ist tot. Ich hab dir Ernies Bild gezeigt, weißt du noch? Ich wünschte, er wäre nicht tot. Er war älter als ich, fast 7 Jahre. Er war nur mein Bruder. Ich glaube, ich habe ihn nie gekannt, so richtig. Überhaupt nicht. Du kennst deinen Bruder nicht, wenn du so viel jünger bist. Er war nur mein Bruder. Er hat mich immer herumkommandiert und so. Aber ich glaube, er hatte mich gern. Ich mag ihn jetzt. Warum musste er sterben? Er war erst 25, als er getötet wurde. Ernest Terence McPhee. Manchmal habe ich ihn Terence genannt, wenn ich ihn ärgern wollte. Er konnte es nicht ausstehen. Wenn alle schliefen, da stahl ich mich immer aus dem Wohnwagen und wanderte um die Stände und Karussells. Und guckte mir all die Pferde und hölzernen Kamele an. Und es war, als wären sie alle tot unter ihren weißen Planen. Ich glaube, ein großer Rummelplatz ist der stillste Ort auf der Welt, wenn die Menschenmengen heimgegangen sind. Keine Lichter, kein Geräusch, kein gar nichts. Es ist plötzlich so tot. Eine tödliche Stille nach all den Drehorgeln und den Anreißern und dem Quietschen und Schreien und so. Dreamland war die ganze Zeit so, als es noch Krieg war. Die Stadt auch. Ich kam für ein paar Tage zurück, um Papa zu besuchen. Er war in der Heimwehr. Alle waren evakuiert worden, fast alle. Da waren natürlich Kanonen und Flugzeuge, aber die Stadt war tot. totenstill. Man spaziert an einem Augustnachmittag bei wunderschönem Wetter auf der Promenade. Sonne und Vögel und Wolken und alles. Und man sah, dass die Straßen leer, die Pensionen geschlossen und versperrt und tot waren. All die Schildblumen in den Fenstern waren auch tot. Seit 3 Jahren hatte sie niemand begossen. Die Gärten waren wie Dschungel, bis über den Kopf. Und Gras auf dem Pflaster. Blumen wuchsen mitten auf der Straße. Alle Gartenwege waren von Brombeergestrüpp überwuchert. Niemand zu sehen. Niemand. Und dann in der Entfernung ein paar Soldaten, die um eine Straßenecke kamen. Dann wieder niemand. Und dann die Geschütze. Wir müssen hier abbiegen, beim Ringwerfen. Hier entlang. Komischer Ort. Nachts. Stimmt's, Liebling? Komischer Ort. Nachts. Ich liebe dich. Rick. Nun, wie hören wir auf? Irgendwo müssen wir ja aufhören. Hören wir in Dreamland auf oder im Dunkel? Hören wir am Fuße der Treppe im schwach beleuchteten Flur von McPhees Pension auf? Gut. Ja. Hören wir mit Molly und Rick auf? Wie sie sich gute Nacht sagen. Gute Nacht. Gute Nacht, Rick. Mein Schatz. Gute Nacht. Molly, mein Schatz. Schlaf gut. Es wird schön sein, wenn ich dir nicht gute Nacht sagen muss. Hör zu, Molly. Ich mag deine Leute. Ich mag deine Mutter und deinen Vater. Sie mögen dich auch, Rick. Ich wollte dich die ganze Zeit fragen, was hat deine Mutter eigentlich gemacht, als sie im Schaugeschäft war? Sie hat mit Messer nach Papa geworfen. Oh. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht. Und dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Keine Möwe mehr darf ins Ohr ihnen schreien. Keine Woge laut an der Küste versprühen. Wo Blumen blühten, darf sich keine mehr regen und heben den Kopf zu des Regens Schlägen? Doch ob sie auch toll sind und tot wie Stein, ihr Kopf wird der blühende Steinbrech sein. Der bricht auf in der Sonne, bis die Sonne zerbricht. Und dem Tod? Und dem Tod? Dem Tod soll kein Reich mehr bleiben. Margate, Hörspiel von Dylan Thomas, aus dem Englischen von Klaus Martens. Musik Benjamin Rinnert und Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dramaturgie Thomas Fritz. Personen und Darsteller: Erste Stimme Rosemarie Fendel, zweite Stimme Klaus Piontek, Molly Conny Wolter, Rick Axel Wandke, Mrs. McPhee Mary Lou Pohlmann, Mr. McPhee Horst Lebinski. In weiteren Rollen: Annalina Rauschenbach, Matti Rauschenbach, Nina Rauschenbach, Joachim Staritz, Conny Seliger, Alexander Tschiedrich, Hermann Lause, Wolfgang Winkler, Wolfgang Jakob, Axel Thielmann, Fried Arthur Geppert, und Fred Del Mare. Ton Hans Kölling. Regieassistenz Alexander Tschiedrich. Regie Joachim Staritz. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1996.